1 Million Arten vom Aussterben bedroht. Aber genauso schnell wie neue Arten entdeckt und klassifiziert werden, vergeht die Pracht auch schon wieder. Nach Angaben des Weltbiodiversitätsrats Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, sind heute mehr Arten als je zuvor weltweit vom Aussterben bedroht. Nämlich 1 Million von geschätzten 8 Millionen. Und das nicht erst in einer fernen Zukunft, sondern bereits in den kommenden Jahrzehnten. Wenn wir nicht massiv gegensteuern, so der Weltbiodiversitätsrat, wird das globale Artensterben in naher Zukunft dramatische Ausmaße annehmen. Das sind düstere Aussichten und zeigt klar die Notwendigkeit zum Handeln. In der jüngsten Menschheitsgeschichte sind noch relativ wenige Arten als ausgestorben dokumentiert. Jedenfalls in den letzten vergleichsweise gut untersuchten 500 Jahren. Zu ihnen gehören der schon erwähnte Dodo auf Mauritius, der Lappenhopf auf Neuseeland, die Floriana-Riesenschildkröte auf Galapagos und die Rieseneidechsen auf den Kanarischen Inseln. Auch wenn solche Zahlen wegen der vielen unbekannten Arten mit großer Vorsicht zu genießen sind, lässt sich festhalten, dass zum Beispiel bei den Säugetieren in den vergangenen 5 Jahrhunderten nur zwischen 1 und 2% verloren gegangen sind. Ähnliches gilt auch für Vögel. Das wäre an sich eine gute Nachricht. Aber sie ist trügerisch. Denn erstens sind bereits während der Eiszeit und bis zum Jahr 1500 Hunderte von Säugetieren und Vögeln ausgestorben, viele davon groß und imposant wie das Mammut, Wollnashorn, der Riesenhirsch, der Höhlenlöwe, die Säbelzahnkatze, auch die bis zu 3 Meter großen Riesenkängurus Australiens oder riesige Lemuren und Elefantenvögel auf Madagaskar. Und zweitens wissen wir oft gar nicht, was bereits verloren wurde. Vor allem bei den vielen kleinen Tier- und Pflanzenarten. Etwa 1/3 aller Wälder sind schon verschwunden. Was darin gelebt hat, ist zu einem großen Teil nicht bekannt. Und schließlich schrumpft seit einigen Jahrzehnten der Bestand vieler Arten dramatisch. Und mit ihm steigt das Risiko des Totalverlustes rapide an. Der Schwund findet also noch unterhalb der Aussterbeschwelle statt, ist deshalb aber nicht ungefährlich, nur noch nicht überall spür- und erfassbar oder gar dokumentiert.